Erster Ben-Hadad war der König von Aram. Er sammelte sein ganzes Heer. 32 Könige waren bei ihm. Sie hatten viele Pferde und Wagen. Sie belagerten die Stadt Samaria. Zweiter, er schickte Boten in die Stadt zu Ahab. Ahab war der König von Israel. Dritter, die Boten sagten, Ben-Hadad will dein Silber und Gold. Er will auch deine Frauen und Kinder. Vierter, Ahab antwortete, ich tue, was du sagst. Alles gehört dir. Fünfter, die Boten kamen wieder. Sie sagten, Ben-Hadad will dein Gold und deine Familie jetzt haben. Sechster, morgen schickt er seine Diener zu dir. Sie suchen in deinem Haus. Sie nehmen alles mit, was wertvoll ist. Siebter, Ahab rief die Anführer des Landes. Er sagte, dieser Mann will Böses tun. Ich habe ihm meine Familie und mein Gold gegeben. Achter, die Anführer und das Volk sagten, hör nicht auf ihn. Sag nein. Neunter, Ahab sagte zu den Boten, ich tue, was er zuerst wollte. Aber das Neue tue ich nicht. Die Boten gingen zurück. Zehnter, Ben-Hadad schickte eine Nachricht, meine Soldaten sind sehr viele. Sie machen Samaria zu Staub. Elfter, Ahab antwortete, wer in den Krieg zieht, soll nicht stolz sein. Erst nach dem Sieg darf man stolz sein. Zwölfter, Ben-Hadad trank gerade mit den anderen Königen. Er hörte die Antwort. Er sagte, macht euch bereit zum Angriff. Dreizehnter, ein Prophet kam zu Ahab. Er sagte, Gott sagt, siehst du dieses große Heer? Ich gebe es dir heute. Dann weißt du, dass ich Gott bin. 14. Ahab fragte, wer soll kämpfen? Der Prophet sagte, die jungen Männer der Anführer. Ahab fragte, wer fängt an? Der Prophet sagte, du. 15. Ahab zählte die jungen Männer. Es waren 232 Männer. Dann zählte er das ganze Volk Israel. Es waren 7000 Männer. 16. Sie gingen am Mittag los. Ben-Hadad trank viel Wein mit den 32 Königen. Er war betrunken. 17. Die jungen Männer gingen zuerst raus. Ben-Hadad schickte Speer. Sie sagten, Männer kommen aus Samaria. 18. Ben-Hadad sagte, fangt sie lebendig. Egal, ob sie Frieden wollen oder Krieg. 19. Die jungen Männer und das Heer kamen aus der Stadt. 20. Jeder Israelit tötete einen Feind. Die Männer aus Aram liefen weg. Ben-Hadad floh auf einem Pferd. 21. Ahab zog aus und nahm die Pferde und Wagen. Er besiegte das Heer von Aram. 22. Der Prophet kam zu Ahab. Er sagte, sei stark. Der König von Aram kommt nächstes Jahr wieder. 23. Die Diener von Ben-Hadad sagten, ihr Gott ist ein Gott der Berge. Darum haben sie gewonnen. Wir müssen in der Ebene kämpfen. 24. Mach das, schick die 32 Könige weg. Setze Statthalter an ihre Stelle. 25. Sammle ein neues Heer. Es muss so groß sein wie das alte Heer. Dann gewinnen wir in der Ebene. Ben-Hadad tat das 26. Im nächsten Jahr sammelte Ben-Hadad sein Heer. Er zog nach Afek gegen Israel. 27. Die Israeliten machten sich bereit. Sie lagerten vor den Feinden. Sie sahen aus wie zwei kleine Gruppen Ziegen. Die Aramäer füllten das ganze Land. 28. Ein Mann Gottes kam zu Ahab. Er sagte, Aram sagt, Gott ist nur ein Gott der Berge. Darum gebe ich dir dieses große Heer. 29. Sie warteten 7 Tage lang. Am 7. Tag begann der Kampf. Israel tötete 100.000 Soldaten von Aram an einem Tag. 30. Der Rest floh in die Stadt Afek. Dort fiel die Mauer auf 27.000 Männer. Ben-Hadad floh in ein Zimmer im Haus. 31. Seine Diener sagten, die Könige von Israel sind gut. Wir ziehen alte Kleider an. Wir gehen zu Ahab. Vielleicht lässt er dich leben. 32. Sie zogen alte Kleider an. Sie gingen zu Ahab. Sie sagten, Ben-Hadad bittet um sein Leben. Ahab sagte, lebt er noch? Er ist mein Bruder. 33. Die Männer hofften auf eine gute Antwort. Sie sagten schnell, ja, dein Bruder Ben-Hadad. Ahab sagte, holt ihn hier. Ben-Hadad kam zu Ahab auf den Wagen. 34. Ben-Hadad sagte, ich gebe dir die Städte zurück. Du darfst Märkte in Damaskus bauen. Ahab machte einen Vertrag und ließ ihn gehen. 35. Ein Prophet sagte zu einem Freund, schlag mich. Aber der Freund wollte ihn nicht schlagen. 36. Der Prophet sagte, du hast Gott nicht gehorcht. Ein Löwe wird dich töten. Ein Löwe kam und tötete ihn. 37. Der Prophet traf einen anderen Mann. Er sagte, schlag mich. Der Mann schlug ihn und verletzte ihn. 38. Der Prophet verband sein Gesicht. Er wartete an der Straße auf den König. 39. Der König kam vorbei. Der Prophet rief, ich war im Krieg. Ein Mann brachte mir einen Gefangenen. Er sagte, pass auf ihn auf. Wenn er weg ist, stirbst du. 40. Aber ich hatte viel zu tun. Da war der Mann weg. Ahab sagte, das ist dein Urteil. Du hast es selbst gesagt. 41. Der Prophet nahm den Verband ab. Ahab sah, dass er ein Prophet war. 42. Der Prophet sagte, Gott sagt, du hast den Mann freigelassen. Darum musst du sterben. Dein Volk wird auch leiden. 43. Ahab ging nach Hause nach Samaria. Er war sehr traurig und wütend.